Was das Gesetzelung du gibst, Gesetz mich Sarajevo so, als jetzt mit Skarigo im Umen gehst, und nie als mit Baikaru. Do Impero.